Last Sunday after the evening service, am letzten Sonntag nach dem Abendgottesdienst, someone handed me a flyer about a procession that was going to happen in the city. Hat mir jemand einen Flyer ausgehändigt und zwar über eine Prozession, die in der Stadt stattfinden wird. It's a torch procession for the persecuted church. Es war eine Prozession, die sich um die verfolgte Gemeinde gedreht hat. And I was wondering why I got it so late. Ich habe mir gedacht, wieso bekomme ich das so spät? And, so I went and took some footage. Ich bin dort hingegangen, habe ein bisschen gefilmt. It was really amazing. Und es war wirklich erstaunlich. And I wished that our whole church had been there. Ich wünschte, unsere ganze Gemeinde wäre dort But gewesen. We didn't know about it. Aber wir wussten nicht davon. So, I made a video for today. Ich habe für heute jetzt ein Video zusammengeschnitten. But then another video came out. Aber dann kam auch noch ein anderes Video raus. That was even better. Das sogar noch besser war. And had interviews and all kinds of stuff and mit Interviews und so weiter. But that video was too long. Aber dieses Video war zu lang. So I combined that video with my video. Also habe ich dieses Video mit meinem kombiniert. And was hoping to ask forgiveness from the director of the first video. Und hoffe, dass mir der Hersteller des ersten Videos vergeben wird. And then he just happened to be here this morning. Und zufälligerweise ist heute hier. So I didn't ask forgiveness yet, but he said it was okay. Aber ich habe ihn nicht Vergebung gebeten, aber er hat gesagt, es ist okay. He said actually they wanted to make a shorter video, so maybe this is something they might want to use. Er sagte, wir wollten eigentlich ein kürzeres machen, vielleicht ist es jetzt so, dass er es benutzen my kann. My footage is only at the beginning and everything else is theirs. Also meine Filmabschnitte sind nur am Beginn und alles andere ist dann but, von ihm. I just hope that next time, where's Joe? Is Joe here somewhere? Where's Joe? Joe sitzt that da. That we would just know ahead of time that maybe there's too many people would come. I don't know. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal dann etwas früher das wissen. Aber okay. Also es all ist right. Die PR-Aktion hat vorher nicht wirklich richtig funktioniert. Nächstes Mal wird es besser sein. It was so awesome. You would have wanted to be there. So watch the video and next year we will be there. Ganz erstaunlich. Schau dich das Video an. Nächstes Jahr werden wir dabei sein. I don't know how big this can get, but it would be awesome if there was 5 or 10,000 of us. If there, it's allowed. I don't ich weiß know. Nicht, wie groß das werden kann, aber es wäre toll, wenn 5 oder 10.000 dabei sein könnten von uns. Just watch schauen wir es uns this jetzt is an. About 800 people, right? 800, da waren ungefähr 800 Leute etwa. Okay. Next year we'll be there. Amen. Nächstes Jahr werden wir dabei sein. Yeah, Amen. We'll Be praying every day. Every time you eat something, just pray for them. Betet immer, wenn ihr esst, für sie. They're being slaughtered. Sie werden einfach hingeschlachtet. As never before in history. Wie noch nie zuvor in der Geschichte. Right at this moment. Genau jetzt auch. Thousands are being slaughtered. Tausende werden hingeschlachtet. So Father, we pray for our brothers and sisters one more time. Vater, wir beten nochmals für unsere Brüder und Schwestern. And we just lift them up. Lord. Wir heben sie hoch zu you dir. You are with them. Sei mit ihnen. You are with them. Du bist mit ihnen. And we just pray that your glory would envelop them, would cover them, would. Wir beten, dass deine Herrlichkeit sie einfach bedeckt. And we just really lift them up. Wir heben sie wirklich zu dir. Help us to do and to know your will. Hilf uns, deinen Willen zu erkennen und zu tun. How we can help them. So wie wir, damit wir wissen, wie wir ihnen helfen können. With all of our hearts. Mit unserem ganzen Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's continue from last week. Also setzen wir fort von vergangener Woche. We're talking about Sam initiated the theme of living out your dream. Sam hat dieses Thema begonnen, lebe deinen Traum aus. 2 weeks ago, it was a great message. Vor 2 Wochen, so eine ganz tolle Botschaft. And last week I followed it. Letzte Woche habe ich dann angeknüpft. And let's start with the first verse. It's just some verses from last week. Einige Verse nun von vergangener Woche. Proverbs 29:18. Sprüche 29:18. Where there is no vision, the people are unrestrained. Wenn kein Gesicht da ist, wird ein Volk zügellos. But if you look in the Hebrew, it can also mean the word dream. Aber wenn wir es ins Hebräische anschauen, dann kann es auch Traum bedeuten. And what it really means is where God is not speaking to us. Weil was es wirklich bedeutet, ist, wo Gott nicht zu uns spricht. The people are exposed. Da werden die Menschen einfach ausgesetzt. This word unrestrained, das Wort zügellos can be translated naked. Es kann auch mit nackt übersetzt werden. It is used in other verses for the word naked. In anderen Versen wird das für das Wort nackt verwendet. But it's not the main word for naked. Aber es ist nicht das hauptsächlich gebrauchte Wort für nackt. It actually means exposed. Es heißt einfach nur ausgesetzt. And if we don't have a vision, if we don't have a dream, wenn wir keine Vision haben, keinen that Traum, that comes from the Lord. Vom Herrn kommt. We are going to expose ourselves to every other kind of influence imaginable. Dann werden wir uns jeder anderen vorstellbaren jeden anderen vorstellbaren Einfluss aussetzen. And that was our first point from last week. Das war der erste Punkt von der letzten Woche. God wants all of us. Gott möchte uns alle. To dream with him. Damit dass wir mit ihm träumen. To set our hearts in heaven. Dass wir unsere Herzen in den Himmel hinauf bewegen. Colossians 3:1. Kolosser 3:1. Set your affections on the things above. Set your affections on the things. Orientiere dich an den Dingen oben oder leite deine Neigungen auf die Dinge, die oben sind. Jesus said, "Put your treasures in heaven." Jesus sagte, hab deine Schätze im Himmel. Where no one can steal them. Wo niemand sie stehlen kann. Where they will not corrupt. Und wo sie nicht rosten oder verrosten werden. They will not rust. Und nicht rosten werden. God wants us to think. Gott möchte, dass wir denken. With our heart in heaven. Mit unserem Herzen im Himmel. And God puts impulses. He puts thoughts and feelings in our hearts. Gott legt Impulse und Gedanken und Gefühle in unsere Herzen. Let's look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Psalm 37, verse 3 and 4. Psalm 37, 3 und 4. Trust in the Lord and do good. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Wohne im Land und hüte Treue oder kultiviere Treue. The grass is not greener on the other side. Auf der anderen Seite ist das Gras nicht grüner. It's greener where you water it. Es ist grüner dort, wo du es bewässerst. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Now in the German, you kind of lose the meaning because really it's saying that God is not going to give you what you desire; He's going to give you the desire. Also im Deutschen ist das nicht so ganz klar ausgedrückt, nämlich Gott wird dir nicht geben, was du dir wünschst, sondern das, was richtig für dich ist, als Wunsch. He's going to put desires in your heart. Er wird Neigungen oder etwas, was du gerne möchtest, in dein Herz geben. He's going to speak to us. Er wird zu uns sprechen. And it's him. Und er, es and ist he's er. Calling us to himself. Und er ruft uns zu sich. And he's speaking to us from an early age. Und schon von frühen Alter an spricht er zu uns. But unless we have a vision. Aber solange wir keine Vision haben, unless we are sensitive to what God is saying, wenn wir nicht sehr aufmerksam diesbezüglich sind, was Gott uns sagt, then we expose ourselves to every other kind of influence. Dann setzen wir uns jeder anderen Art von Einfluss aus. And we wind up living our whole life for this life. Und dann setzen wir alles daran, unser Leben nur für dieses Leben zu setzen. As we get older and older, wie wir dann älter und älter werden, our conscience gets harder and harder. Dann wird unser Gewissen immer mehr verhärtet. And the Bible says it becomes like it becomes as though it's seared with a hot iron. Das, die Bibel sagt, es ist so, wie wenn es mit heißem Eisen gebrannt oder versenkt so. Wird. Yeah. It becomes callous, it becomes insensitive. Es wird ganz ohne Empfindung. Let's go to the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Not there. I'll go to the next one. I'm sorry. One more. So, Luke 9, verse 25. Lukas 9, 25. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits his soul? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? So you dream and you live out your dream. Also man träumt und lebt seinen Traum aus. That only we in the West can really live out. So wie wir es wirklich nur hier im Westen ausleben but können. Most of the world can't live out the dreams that we can live out. Aber die meisten Menschen auf der Welt können ihre Träume nicht so ausleben, people, wie wir es können. People in Liberia can only faintly imagine having the things that we have. Die Menschen Libera, die können sich nur ganz entfernt vorstellen, all das, was wir haben. I mean, I don't know how many shoes I have in my room. Ich weiß nicht, wie viele Paar Schuhe ich in meinem Kämmerchen habe. I have, you know, one for weddings and one for this. Eine für Hochzeiten, ein Paar für das, und dann meine Arbeitsstiefel und noch andere Stiefel. Then I have my regular boots and I have my kind of dress boots and then I have my, you know, and I have them for a long time. Von Stiefel, und die habe ich schon eine ganze Menge. In Liberia, von Zeit. They just dream of having one, just one set of shoes. Aber in Liberia träumen sie oft davon, nur ein ordentliches Paar Schuhe zu haben. I remember when I was there, I had this really old pair of sneakers. Ich erinnere mich, als ich dort war, da hatte ich diese ganz alten Turnschuhe mit. I took my worst sneakers I had. They were just all torn up. Die miesesten, die ich hatte, die sind ganz ausgelatscht gewesen. And I wore them for the whole trip. Habe sie dann auf die ganzen Reise getragen. And at the end, I just put them in the garbage can. Am Ende habe ich sie dann einfach in eine Mistkugel geworfen. And one of the guys who was with us, war einer der Burschen, der da mit uns mit war, just looked in the garbage can. Hat da in diesen Mistkugel geschaut. And he just picked them up. Hat sie rausgenommen. He started to clean them. Hat sie gereinigt. And he was so incredibly thankful. Und er war so unglaublich dankbar, that he had his first pair of sneakers. Dass er sein erstes Paar Turnschuhe hatte. What are we dreaming? Worüber träumen wir? This was the first point last week. Das war der erste Punkt letzte Woche. When we dream, we have to get the why right. Wenn wir träumen, dann müssen wir das Warum zuerst einmal richtig verstehen. Why are we dreaming this? What do we want in life? Warum träumen wir das? Was wollen wir eigentlich im Leben? Our dreams have to be connected to God's dreams. Unsere Träume müssen mit Gottes Träumen verbunden sein. The greatest dream we could ever imagine happening is that God provided a savior. Der größte Traum, den wir jemals träumen hätten träumen konnten, ist, dass Gott einen Retter prophesied zur Verfügung stellen wird. Prophesied all through the Old Testament. Durchs ganze Testament hindurch wurde das prophezeit. Isaiah 53. Jesaja 53. That the Messiah would be despised and rejected. Dass der Messias zurückgewiesen und verachtet werden würde. And he was. Und er wurde es auch. It's a dream that we have a savior. Es ist ein Traum, dass wir einen Erretter haben. When I grew up in my church, als ich in meiner Kirche aufgewachsen and I bin, went to Christian school, und auch in eine christliche Schule gegangen we bin, were taught this, wurden mir Folgendes gelehrt: Jesus died for you, Jesus starb für dich, and if you're good, wenn du gut bist, you'll go to heaven, dann wirst du in den Himmel kommen. Well, I had no sense of being good, aber es war mir nicht danach, gut zu sein, even from being a little boy, just no sense that I was good. Auch nicht als kleines Kind. Da war nichts da, was gut in mir war. So the whole principle of why Jesus came was neutralized. Und das ganze Prinzip, warum Jesus kam, wurde neutralisiert. And believing that I was a Christian. Und zu glauben, dass ich ein Christ war. That I was a Christian. I knew I was a Christian. Ich wusste, dass ich ein Christ war. But had no idea what it meant. Aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Then when I was 18 years old, und als ich dann 18 war, I heard for the first time, habe ich das erste Mal gehört, Jesus died for you, Jesus starb für dich, because you could not be good, weil du nicht gut sein kannst. And that was the good news. Und das war die gute Nachricht. That made sense. Das hat Sinn gemacht. Suddenly I became part of a dream. Plötzlich wurde ich ein Teil des Traumes. I received Jesus in my life. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. And as a Christian, und als Christ I became a Christian. Wurde ich jetzt wirklich Christ? If you understand that. Wenn ihr es versteht. Had no idea what it meant to be a Christian as a Christian. Als Christ hatte ich doch keine Ahnung, was Christsein bedeutet. It was an encounter with the living Christ. Aber es war eine Begegnung mit dem lebendigen Christus. And suddenly I stepped into a dream. Plötzlich bin ich in einen Traum hineingestiegen. God's dream. Gottes Traum. God's dream for all of humanity. Gottes Traum für die ganze Menschheit. That God would have a family. Dass Gott eine Familie haben and that wird. God would send a savior, dass Gott einen Erretter schickt, to die on a cross, am Kreuz zu sterben, so that he could give us eternal life as a gift. So dass er uns als Geschenk ewiges Leben geben all kann. Of our sin was put on Jesus. All unsere Sünde wurde auf Jesus gelegt. And his righteousness was given to me. Und seine Gerechtigkeit wurde uns gegeben. So when I stand before God one day, also wenn ich eines Tages vor Gott stehen werde, he sees the righteousness of Christ. Sieht er die Gerechtigkeit Christi in mir. I am clothed with the robe of righteousness. Ich bin mit der Robe der Gerechtigkeit bedeckt. Let's go to slide 5. I want to be part of God's vision, God's dream. Ich möchte Teil von Gottes Traum sein. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden. You know, selfishness is such a sickness today. Und Selbstsüchtigkeit ist so eine Krankheit heutzutage. It's just a sickness of our society. Eine Krankheit unserer Gesellschaft. It's just me, me, me, me, me, me, me. Geht immer nur um mich und mich und mich und immer mehr um mich. But Jesus came not to be served, but to serve. Aber Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. And God wants me to live out my life, to live out a dream. Gott möchte, dass ich mein Leben auslebe und meinen Traum auslebe. But it cannot be for myself. Aber es kann nicht für mich selbst sein. It's got to be with him. Es muss mit ihm zusammen sein. I just want to give you two more points today about dreaming. Zwei Punkte noch über Träumen heute. Let's skip down to slide 15. 15. This is Nehemiah. He had a dream. Nehemiah, er is that slide 15? No. Slide Nehemiah 2? Is that slide 15? Nehemiah 2. No, it's not slide. I must have messed it up. Can you just find Nehemiah on there, Nehemiah 2? Yeah. Which slide is that? Okay. Nehemiah chapter 2, verse 12. Nehemiah 2, 12. Nehemiah was the cupbearer to the king. Nehemiah was the cupbearer to the king. Nehemiah war der Becherträger des Königs, der Mundschenk. And he heard the news about Jerusalem, that it was in shambles. Er hatte gehört, dass Jerusalem einfach zerstört ist. And the people were in great distress. Und die Leute großen Stress hatten. And a dream began to grow in his heart. Und in seinem Herzen begann ein Traum zu wachsen. To go back and rebuild the walls. Zurückzugehen nach Jerusalem und die Mauern wieder aufzubauen. And so it all worked out. Und so hat es dann letztlich auch alles geendet. And he got permission from the king to go back. Er bekam Erlaubnis vom König zurückzugehen. And when he was there, he was viewing the walls. Und als er dann dort war, hat er die Mauern betrachtet. And then he made this great statement. Und dann hat er diese großartige Aussage getroffen. I did not tell anyone what God was putting into my mind or my heart to do for Jerusalem. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem this zu tun. This is so powerful. Das ist ganz kraftvoll. Because that verse applies to all of us. Weil dieser Vers, der ist für uns alle anwendbar. First it shows us that God puts things in our hearts. Zuerst einmal zeigt right? es, dass Gott Dinge in unser Herz legt. Delight yourself in the Lord and he will give you desires in your heart. Erfreue dich am Herrn und er wird dir die Sehnsüchte ins Herz. In the first verse we read, Proverbs 29:18, without a vision we perish. 29:18 war der erste Vers, den wir gelesen haben. Ohne Vision werden wir vergehen. Without a vision we are exposed. Ohne Vision sind wir einfach ausgesetzt. But the next part says, blessed is he who obeys the Lord's commandments or delights himself in the Lord. Aber der nächste Teil des Verses sagt, aber glückselig ist der, der die Gesetze des Herrn beachtet oder sich daran erfreut. So Psalm 1, Psalm 1 says, blessed is the man who delights himself in the law of the Lord. Er sagt, glückselig der Mann, der sich selbst am Gesetz des Herrn erfreut. And meditates on it day and night. Und Tag und Nacht darüber nachsinnt. He's going to be like a tree planted by the rivers of water. Er wird wie ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen. And his leaf will always be green. Und seine Blätter werden immer grünen. And in every season he's going to prosper. Und in jeder Saison wird er Frucht bringen. He will always prosper. Er wird immer Frucht bringen. In season. Zu seiner Zeit. We will have valleys, of course. Wir werden auch durch Täler gehen, natürlich. But we will bear fruit in season. Aber wir werden zur gegebenen Zeit Früchte tragen. And God, when we expose ourselves to his word. Und wenn wir uns selbst Gottes Wort aussetzen. God begins to speak to our heart. Dann beginnt Gott zu unserem Herzen zu sprechen. When we expose ourselves to the beauty of creation. Wenn wir uns selbst der Schönheit der Schöpfung hingeben. God speaks to our heart. Wird Gott zu unserem Herzen sprechen. God speaks to our heart really in every situation. Gott spricht zu unserem Herzen in allen Situationen. But it becomes more and more clear what his will is. Immer klarer, was sein Wille ist. As we expose ourselves to his word. Wenn wir uns selbst seinem Wort aussetzen. God speaks to us in the depths of the ocean. Gott spricht zu uns in den Tiefen des Ozeans. When Jonah was in the belly of the whale. Als Jonah im Bauch des Wals war. God spoke to him. Da sprach Gott zu ihm. Jonah wouldn't listen to God. Jonah wollte Gott nicht zuhören. God was speaking to him. Gott hat zu ihm gesprochen. But he fled from God. Aber er floh vor Gott. And it says in Jonah chapter 1 verse 17. Das heißt in Jonah 1 Vers 17. That God prepared a big fish for Jonah. Dass Gott einen großen Fisch für Jonah vorbereitet hat. God prepares also for us big fish. Und auch für uns bereitet Gott große Fische vor. If we don't expose ourselves to hearing his voice. Wenn wir uns nicht da aussetzen auf seine Stimme zu hören. Because God wants to put a dream in our heart, a vision in our heart. Weil Gott einen Traum, eine Vision in unser Herz legen möchte. He will prepare a big fish for us. Dann wird er für uns einen großen Fisch vorbereiten. And Jonah was in the stomach of a whale. Und Jonah war da im Magen eines Wals. Probably a whale, maybe a big shark. Who knows? But wahrscheinlich ein Wal, vielleicht auch ein riesiger Hai, ein großer Fisch. Have to be a whale, right? Wahrscheinlich muss es ein Wal gewesen sein. Drei Tage und drei Nächte lang. He had all kinds of stuff around him. Could you imagine how much it stunk? Ganzen Schleim hat er da auf sich gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gestunken hat? In this, the stomach of this whale. Und da im Magen dieses Wals, he begins to hear God's voice. Da hat er begonnen, auf Gottes Stimme zu hören. To God. Und er hat begonnen, zu Gott zu beten. Now watch. Also schaut this mal. Verse again. I did not tell anyone what God was putting in my heart. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte. Question. Frage. What is God putting in your heart? Was legt Gott auf dein Herz? Because God is putting something in your heart. Weil Gott legt etwas auf dein Herz. Unless you're not listening. Irgendetwas, außer du hörst gar nicht hin. Right? Philippians 2:13. Philipper 2:13. For it is God who works in you. Es ist Gott, der in dir arbeitet. Both to desire and to do of his pleasure. Das Wollen und das Gelingen zu seiner Freude. It is, the verse before that says, be careful. Ein Vers vorher heißt es, sei vorsichtig. Be careful how you live out your Christianity. Sei vorsichtig, wie du dein Christsein auslebst. Because it's not a bunch of rules. Weil es gibt da nicht eine Menge Regeln. That I do in my strength. Die ich da einfach in meiner eigenen Stärke tue. Paul says, be careful how you live out your Christianity. Paulus sagt, sei vorsichtig, wie du als Christ lebst. Because weil it's God. Es ist it's Gott. Not you. Es bist nicht du. It's not a bunch of moral rules. Es ist nicht eine, es geht nicht um eine Menge von moralischen and Regeln. It's me being a good person. Und es geht nicht um mich, dass ich einfach gut bin. It's more than that. Es ist viel mehr als das. It's God. Es geht um Gott. Working in me. Der in mir arbeitet. Speaking to my heart. Der zu meinem Herzen spricht. Putting things on my heart. Der Dinge auf mein Herz legt. To do for Jerusalem. Etwas für Jerusalem zu tun. To do for him. Etwas für ihn zu tun, for his people, für sein Volk, for his kingdom, für sein Königreich, with all the needs in the world, mit all den Nöten in der ganzen Welt. God is putting something on your heart. Legt Gott jemand etwas auf dein Herz? Last week after the service, letzte Woche nach dem Gottesdienst, one of the girls from the Sunday school, da kam eines der Mädchen aus der Sonntagsschule, came to me, zu mir, and said, "You wouldn't believe how awesome it was in the Sunday school today." Und sagte zu mir, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie toll das heute in der Sonntagsschule war. It was incredible. Es war ganz unglaublich. All those people who are working in the Sunday school right now. Alle Menschen, die jetzt gerade oben in der Sonntagsschule arbeiten. God put it in their heart. Gott hat das auf ihr Herz gelegt. The fact that you're sitting here today. Die Tatsache, dass ihr heute hier sitzt. God put it in your heart. Gott hat das euch aufs Herz gelegt. Nicht euer Entschluss. Oftentimes we don't even realize that it's God. Oft merken wir das gar nicht, dass es Gott ist. Well, I gotta go to church this morning. Heute in der Früh gehe ich jetzt in die Gemeinde. Let's go, Harriet. Naja, gehen wir, beeilen wir uns. We got nothing else to do. Sonst haben wir ja nichts zu tun. It was God. It was God. Aber we underestimate how much God is working in our heart. Aber Gott ist es. Gott ist es. Wir unterschätzen, wie sehr Gott in unserem Herzen you arbeitet. You see somebody. Du siehst jemanden. It's God. You notice somebody after the service. Und du erkennst jemanden nach dem Gottesdienst oder begegnest. And for some reason you can't seem to get them out of your mind. Und irgendwie geht diese Person dir nicht aus dem Kopf. Maybe it's God. Vielleicht ist es Gott. This word perhaps is so powerful. Dieses Wort vielleicht, das ist so kraftvoll. This is what Jonathan said to his servant. Das ist Jonathan, was er seinem Diener sagte. Perhaps. Vielleicht. It's God. Ist es Gott? Perhaps if we attack. Vielleicht, wenn wir angreifen, the garrison of the Philistines, die Garnison und die Philister, even though there's only two of us, obwohl wir nur zwei sind, and they're a garrison, und die sind eine ganze Garnison, God can deliver with many or with few. Gott kann mit vielen oder mit wenigen herausretten. Perhaps vielleicht it's God. Ist es Gott. God is working in us. Gott arbeitet in uns. And we need to ask that question. Und wir müssen uns diese Frage stellen. Perhaps it's God. Ist es vielleicht Gott? Wow, I was really touched by that video. Ja, ich war wirklich berührt bei dem, durch das Video. Perhaps it was God. Vielleicht war es Gott. God, are you speaking to me? Gott, sprichst du zu See, mir? If we don't live our Christianity like this, wenn wir unser Christentum nicht so leben, we're gonna miss the voice of God. Dann werden wir die Stimme Gottes überhören. And we won't have a vision. Und wir werden keine Vision bekommen. And if we don't have a vision, that means the voice of God speaking to us. Und wenn wir keine Vision haben, das bedeutet Gottes Stimme zu uns zu sprechen. We are going to expose ourselves to everything else. Dann werden wir uns allen anderen Dingen aussetzen. And just hear the voice of temporary things. Und einfach die Stimme vergänglicher Dinge hören. I want this car. Dieses Auto möchte ich. You should have that car. Oder dieses. Look at the neighbor's car. Schaut euch das, schaut das Auto vom Nachbarn an. Der hat They noch have ein größeres. A swimming pool. Die haben einen Swimmingpool. And we don't. Wir haben nicht. And look at her pants and look at mine. Schaut ihre Hosen an und meine. We'll live our whole life like that. Das ganze Leben leben wir so in Vergleichen. So here's my point. Also darum geht's mir. Guard your dream. Bewahre deinen Traum. Nehemiah didn't tell anyone. Nehemiah hat das niemanden erzählt. Sometimes we talk too much. Manchmal reden wir auch zu viel. God puts things in our hearts. Gott legt Dinge auf unser Herz. Like he wants us to get married. Zum Beispiel, er möchte, dass wir heiraten. And then we start talking to all these girls. Und dann reden wir all die Frauen an. What are you doing? Hide it in your heart. Verbirg das in deinem Herzen. If you want to get married, don't tell the girls you want to get married. Wenn du sie heiraten möchtest, dann sagst den Mädchen nicht, dass du sie heiraten If möchtest. If that gets around. Who wants to marry a guy who want who? Ja, renn nicht herum und sag, hey, ich möchte heiraten. Wer möchte das? Hide that in your heart. Verbirg das in deinem Herzen. Hide that, and you think, well, God, I think God wants me to get. Perhaps my wife is here. Perhaps. Und du denkst dir, vielleicht hat Gott meine Frau schon hierher geschickt. When I was in Bible school, als ich in der Bibelschule war, habe ich gedacht, perhaps my wife is here somewhere. Vielleicht ist da irgendwo meine Frau. This is my last year of Bible school. Das ist mein letztes Jahr in der Bibelschule. If she's not here, I'm going to find her in Europe somewhere. Und wenn sie nicht da ist, dann werde ich sie irgendwo in Europa finden. Aber vielleicht she is here. Ist sie hier. So you don't put a big sign out and say, perhaps you are my wife, perhaps you are here. Man hat da kein so großes Schild in die Höhe und sagt, vielleicht bist du meine Frau, vielleicht bist du da. Mary would have ran away from me. Die Mary wäre von mir davongelaufen. You have to hide that in your heart. Man muss das in seinem Herzen bewahren. You have to work your way in slowly. Langsam muss man sich dahin arbeiten. Ask him out for coffee or something. Frag sie mal, ob sie mit dem auf einen Kaffee geht. Hide it in your heart. Bewahr sie in deinem Don't Herzen. Let it out too fast. Lass es nicht zu schnell raus. With everything. So geht's mit allem. Sometimes God puts big things on our heart. Manchmal legt Gott große Dinge auf unser Herz. And then we speak them. Und dann sprechen wir es aus. And because it's not on their heart. Und weil es nicht auf deren Herzen ist. They can only look at us like. Schauen uns einfach so ganz unverständlich an. It's ridiculous. Das ist doch lächerlich. When we wanted to be missionaries in Europe. Als wir Missionare in Europa sein wollten. Some people thought it was ridiculous. Haben einige Leute gedacht, das ist lächerlich. One of my good friends just mocked me, actually. Einer meiner guten Freunde hat mich einfach verspottet. Another friend told me that. Und ein anderer Freund hat mir das direkt gesagt. He just mocked me. He said, er hat mich verspottet. Rob wants to go overseas. Sagt, Rob, der will nach Übersee. Rob's not a preacher. Rob ist kein Prediger. What does Rob think he's going to do over there? Was glaubt er, was er dort tun wird? See, we open ourselves up to the devil's voice. Und so öffnen wir uns einfach der Stimme des Teufels. Too often, we just talk too much. So oft sprechen wir einfach zu viel. And when you sense that something is from God, protect it. Und wenn du spürst, dass etwas von Gott kommt, dann bewahre es. If God's calling you to be a businessman to make a lot of money. Wenn Gott dich dazu beruft, ein Geschäftsmann zu sein und viel Geld zu machen. So you can support the kingdom of God. Sodass du das Königreich Gottes unterstützen kannst. Hide that in your heart. Dann bewahr das in deinem Don't Herzen. Make a big sign and say, God's gonna bring me millions of dollars and Mach kein so großes Schild und sag, Gott wird mir Millionen von Dollar It's bringen. The worst thing you can do, das Schlechteste, was du tun to kannst, destroy the das. Dream that God put in your heart. Nämlich den Traum zu zerstören, den Gott auf dein Herz If gelegt you sense hat. It, wenn du spürst, walk in it, dann geh because einfach darin. Maybe, weil vielleicht my point number three, Jetzt kommt ein Punkt Nummer 3. Maybe you're connecting the dots in a wrong way. Vielleicht verbindest du diese Punkte in einer falschen Art und Weise. And that happens all the time. Und das passiert immer wieder. All through history in the Bible. Die ganze Geschichte auch in der Bibel People ist das passiert. People connecting the wrong dots. Die Leute haben die falschen Punkte miteinander Starting verbunden. With Abraham. Es beginnt mit Abraham. God's promised us a child. Gott hat uns ein Kind verheißen. Take Hagar. Nimm Hagar. It makes sense. Das ergibt doch Sinn. You connected the wrong dots and now you're in big trouble. Du hast die falschen Punkte miteinander verbunden und jetzt befindest du dich in großen Schwierigkeiten. God showed me that I was going to get married. Gott hat mir gezeigt, dass ich heiraten soll. It must be this person. Diese Person muss es sein. I sat next to them. Ich bin noch neben ihr gesessen. I feel good. Ich fühle mich so It's gut. It's them. Sie ist es. Why don't you wait? Wait. Warte einfach. Wait warte. On the Lord. Be courageous and wait. Warte auf den Herrn. Sei mutig und warte. What God puts in your heart, He will reveal in its time. Er wird zu seiner Zeit aufzeigen, was er dir aufs Herz gelegt hat. Jonathan said to David, "You will be king." Jonathan sagte zu David, du wirst and König I will sein. Be next to you. Und ich werde ganz neben dir sein. Jonathan died. Jonathan starb. He connected the dots wrong. Er hat die falschen Punkte verbunden. Moses thought he would lead Israel into the promised land. Moses dachte, dass er das Volk Israel ins verheißene Land führen würde. No, it wasn't God's plan. Es war nicht in Gottes Plan. John the Baptist thought the kingdom was coming right then. Johannes der Täufer dachte, das Königreich würde gerade dann kommen. And he was disillusioned about Jesus. Und er war ganz desillusioniert über Jesus. We're all connecting the dots wrong. Alle verbinden die Punkte falsch. When God puts things in our heart, wait. Wenn Gott Dinge auf unser Herz legt, wartet. Saturate yourself in His Word. Saturiert euch selbst an seinem Wort. In His time, He will reveal the details. Zu seiner Zeit wird er die Details aufzeigen. David wanted to build the house of God. David wollte das Haus des Herrn bauen. And God said no. Und Gott sagte nein. Your son will do it. Dein Sohn wird es tun. Don't connect the dots wrong. Also verbindet die Punkte nicht falsch. So just to close, let's get the why right. Im Abschluss lasst uns das Warum let's connect, richtig. Make sure that our dream is connected to God's dream. Lasst uns sicherstellen, dass unser Traum mit Gottes Traum verbunden that the ist. Effects of our dream go into eternity for all of eternity. Dass die Auswirkungen unserer Träume in die Ewigkeit hineinreichen und dort für immer weiterlaufen. And number two, und Nummer zwei. When God speaks to your heart. Wenn Gott zu deinem Herzen spricht, protect it, bewahre because es, it's sacred. Weil es ist geheiligt. Because people can so discourage you without even knowing it. Weil Menschen können dich so sehr entmutigen, selbst ohne dass sie es wissen. In 1978, Bill took me to Finland. 1978 hat mich Bill nach Finnland mitgenommen. We were at a seminar. Wir waren da bei einem Seminar. And I was in the back in the balcony. Ich bin da ganz hinten am Balkon gesessen. And a Finnish girl got up in the pulpit. Und ein finnisches Mädchen hat sich dann zur Kanzel gestellt. She says, I've just returned from Hungary. Und sie hat gesagt, ich bin gerade aus Ungarn zurückgekehrt. And that whole region there und die ganze Region dort needs Jesus. Benötigt Jesus. She started crying. Sie begann zu weinen. And she said, are there any Americans in this place who will hear the call of God? Und sie sagte, gibt es da irgendwelche Amerikaner hier in dieser Versammlung, die den Ruf Gottes hören? And I heard it. Ich hab's gehört. It was clear. It was like a missile coming right at my heart. Es war ganz klar. Es war so wie eine Rakete, die mich mitten ins Herz getroffen and hat. And I was smitten. Ich bin richtig zerschmettert gewesen. It's me. It is me. Und ich habe gehört. Ich habe gedacht, das bin ich. Mir I was so der Ruf. Overwhelmed. I knew it was me. Ich war ganz überwältigt. Ich wusste, das gilt mir. And I went right to the pastor's secretary after the service. Ich bin direkt zur Sekretärin des Pastors nach dem Gottesdienst and I gegangen. Said, wow. Hab gesagt, wow. She was speaking to me. Sie hat zu mir gesprochen. It's me. Das bin ich. Do you think she said, wow, that's incredible? Und ich denke, glaubst du, sie hat gesagt, wow, das ist ganz toll? She laughed. Nein, sie hat gelacht. She just laughed. Sie hat einfach nur gelacht. And I was so discouraged. Und ich war so entmutigt. Because it was such a sacred thing, and yet I just snapped back and said, no, it was God. Nein, das war sowas Geheiligtes. Aber ich habe dann einfach so schnippisch zurückgesagt, nein, das kommt von Gott. And I follow through with it eventually. Und ich bin dann einfach dem gefolgt. Because whatever, watch this, whatever God puts in your heart at one point, pass auf, was auch immer Gott zu einem gewissen Zeitpunkt auf dein Even Herz legt. If you forget it, selbst wenn du es vergisst, he's gonna come back. Er wird zurückkommen See, remember what I put in your heart? Und wird sagen, erinnerst du dich, was ich auf dein Herz gelegt habe? So, a few years later, so einige Jahre später, our pastor in America was saying, some of you people here, sagte unser Pastor in Amerika, hier sind Leute, voice, die nicht auf Gottes Stimme hören. You should be overseas. Ihr solltet doch jetzt auf Übersee sein. Bah. Das gilt mir. Again, it was a set. Nochmals. Ja, and God was speaking again and again. Gott hat nochmals und nochmals zu mir gesprochen. So point number three. Also Nummer drei. Don't connect the dots wrong. Verbinde die Punkte nicht falsch. Don't presume, just wait. Nimm nicht an, warte einfach. God will reveal the details in its time. Gott wird zu seiner Zeit die Details offenbaren. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. That as you spoke to Nehemiah, so wie du zu Nehemiah gesprochen you hast, are speaking to everyone here. So sprichst du zu jedem von uns hier. And first, maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. And you've never received Jesus into your life. Und du hast niemals Jesus in dein Leben aufgenommen. The Bible says, as many as received him. Die Bibel sagt, so viele ihn aber aufnahmen. To them gave he the power or authority to become children of God. Denen gab er die Macht oder die Autorität, das Recht, Kinder Gottes zu werden. We have to receive him. Wir müssen ihn annehmen. Pray with me this morning. Bete mit mir heute and Morgen. Receive Jesus into your life. Und nimm Jesus in dein Leben auf. Speak out a simple prayer. Sprich einfach ein einfaches Gebet. Jesus, Jesus, forgive me. Vergib mir. Of all the things I've done wrong. Alle Dinge, die ich falsch gemacht habe. Can you say that? Jesus, forgive me. Kannst du das sagen? Jesus, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. Be my Lord. Sei mein Herr. Be my Savior. Sei mein Erretter. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus, cleanse me. Jesus, reinige mich. And for the church this morning. Und zur Gemeinde heute Morgen. What is God putting in your heart? Was legt Gott auf euer Herz? Are you ignoring it? Ignorierst du das einfach? Do you not understand it? Hörst du es oder verstehst du es nicht? Do you doubt it? Zweifelst du daran? Do you not even realize that that's God's voice? Bemerkst du nicht einmal, dass das Gottes Stimme ist? What is God putting on your heart for Jerusalem? Was legt Gott auf dein Herz für Jerusalem? For his kingdom. Für sein Königreich. For the body of Christ. Für den Leib Christi. For this church. Für diese Gemeinde. For the churches throughout the city. Und für die Gemeinden in der ganzen Stadt. For the churches throughout the world. Und die Gemeinden in der ganzen Welt. Just take a moment right now. Nimm einfach einen Moment Zeit. And just ask God, und frage Gott. What are you putting in my heart? Was legst du auf mein Herz? Show me, make it clear. Zeig es mir und mach es klar, bitte. Individuals. Und als Individuen. We would be a church full of dreams. So dass wir eine Gemeinde voll von Träumen sein können. Every single one of us here would be excited about our life. Dass jeder einzelne von uns hier ganz begeistert über sein Leben ist. And the dream that you've called us to. Und die Träume, die du uns, speak to us zu denen du uns berufen hast. Sprich zu uns in Tiefen in our crises, und Krisen. In our prosperity. Und auch in unserem Wohlergehen, whatever situation we are, in welcher Situation auch wir immer sind, help us to hear your voice, hilf uns, deine Stimme zu hören to live out the dream you've put in our heart, und den Traum auszuleben, den du in unser Herz gelegt to hast, do for your kingdom. Dass wir das für dein Königreich tun. We just ask this in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.